Die Zeugenaussagen aus dem Zug ergeben ein erschreckendes Bild. Ich habe diesen Mann gesehen, er hatte ein Sturmgewehr bei sich, erzählt der Brite Chris Norman. Und ich dachte mir, jetzt ist es soweit. Ich habe versucht, mich zu verstecken, dann habe ich gehört, wie einer der Amerikaner gerufen hat, los, schnappt ihn euch. Und ich habe mir gesagt, entweder du stirbst, wenn du den Typen angreifst, oder er erschießt dich in der Ecke. Und dann bin ich los. Zusammen mit drei anderen Amerikanern konnte er den Angreifer unschädlich machen. Sie schlugen ihn zu Boden und fesselten ihn. Diesen Tathergang bestätigte auch der französische Innenminister Bernard Cazeneuve. L'un des deux Américains était blessé à coups de cutter. In dem Getümmel wurde einer der Amerikaner mit einem Teppichmesser an der Hand geschnitten. Ein weiterer Passagier, ein Franco-Amerikaner, wurde durch einen Schuss verwundet. Beide Passagiere sind im Krankenhaus. Ihre Verletzungen sind glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Obwohl er vor voreiligen Schlüssen mahnte, sprach Cazeneuve heute von einem Terroristen. Die Identität des mutmaßlichen Schützen ist jedoch noch nicht endgültig geklärt. Si l'identité qu'il déclare était toutefois confirmé. Wenn es stimmt, was er sagt, dann handelt es sich um einen 26 Jahre alten marokkanischen Staatsbürger, der 2014 in Spanien gelebt hat. Der spanische Geheimdienst hat unserem Geheimdienst im Februar 2014 signalisiert, dass sich der Mann in radikal-islamischen Kreisen bewegt. Der Verdächtige selbst behauptet nach Angaben von Ermittlern, dass er keinesfalls in terroristischer Absicht gehandelt habe. Fest steht bislang, dass er noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder inhaftiert worden ist. Allerdings gibt es beim französischen Geheimdienst eine Akte über ihn. Er wird derzeit von Antiterror-Spezialisten verhört. Innenminister Cazeneuve hat die Präfekten in Frankreich, die unter anderem für die Sicherheit auf den Bahnhöfen zuständig sind, zu noch stärkerer Wachsamkeit angehalten. Französische Bahnreisende zeigten sich am Tag nach den Schüssen jedoch relativ gefasst. Ja, ich habe versucht, nicht zu sehr daran zu denken. Alles wird gut. Es gibt doch überall Attentate. Wenn man immer Angst hat, wo soll das hinführen? Bessere Kontrollen wären vielleicht nicht schlecht, aber 100%ige Sicherheit gibt es nie. Die Sicherheitsbehörden können nie überall zugleich sein. Cazeneuve betonte noch einmal, wie groß das Ausmaß der Bedrohung sei, das von gewaltbereiten Islamisten in Frankreich ausgeht. Das Innenministerium schätzt, dass sich im Land etwa 600 radikalisierte Muslime aufhalten, die sehr ernst zu nehmen seien.